Kundgabe 6445. Empfangen durch Bertha Dudder am 6.1.1956. Wahrzeichen der Kirche Christi. Meines Geistes Wirken ist das Wahrzeichen der Kirche, die ich selbst auf Erden gegründet habe. Immer wieder muss ich es euch sagen, dass ihr nur daran meine Kirche erkennet, dass ihr nur dann Anhänger der Kirche Christi seid, wenn der Geist in euch wirken kann, wenn euer Denken erleuchtet ist, selbst wenn ihr keine außergewöhnlichen Dinge zu leisten berufen seid. Denn ein erleuchtetes Denken beweiset die Kraft meines Geistes, die aber erst dann sich äußern kann, wenn die Vorbedingungen erfüllt sind, wenn uneigennütziges Liebewirken die Bindung hergestellt hat von dem Geistesfunken in euch und seinem Vatergeist. Dann werdet ihr auch lebendig glauben können, denn die Liebe in euch hat den Glauben zum Leben erweckt, und der Geist in euch sieht nun hell und klar, welche Lehren der Wahrheit entsprechen, die ihr dann auch mit Überzeugung vertretet eurem Mitmenschen gegenüber. Solange ihr noch in Irrtum dahingehet, solange euer Glaube nur ein Formglaube ist ohne Leben, solange wirket der Geist noch nicht in euch. Und solange könntet ihr auch noch nicht sagen, der Kirche Christi, der von mir selbst auf Erden gegründeten Kirche, angehörig zu sein. Schon, dass ihr Menschen dieses nicht wisset oder, wenn es euch gesagt wird, nicht glauben wollet, beweiset, dass ihr noch nicht meiner Kirche angehöret. Es beweiset, dass euer Geist unerleuchtet ist, und es beweiset, dass euer Erdenwandel nicht liebeerfüllt ist, ansonsten von selbst euer Denken sich wandeln würde und ihr die Wahrheit dieser meiner Worte erkennen könntet. Lasset euch doch ernstlich gemahnen zu einem Lebenswandel in uneigennütziger Liebe. Denn das ist erste Bedingung, um den Geistesfunken in euch zum Erwachen zu bringen, dass er nun wirket in euch, dass er euch Erkenntnis der Wahrheit schenkt. Aber haltet euch nicht an äußere Formen, haltet euch nicht daran, was unerleuchtete Menschen euch sagen, was sie wieder von unerleuchteten Menschen übernommen haben und nun starr als Wahrheit vertreten. Verschaffet euch selbst die Wahrheit, indem ihr mich darum angehet. Gebet euch doch nicht zufrieden mit einem Lehrgut, das euch vorgesetzt wird, sondern bedenket es zuvor, ehe ihr selbst euch dazu bekennet, und bittet mich um Hilfe, die Wahrheit zu erkennen. Und so dies euer ernster Wille ist, werde ich wahrlich euer Denken recht lenken, weil ich will, dass ihr zur Wahrheit gelanget, und alles tue, um sie euch zuzuführen, nur euer freier Wille dazu erforderlich ist, dass ihr die Wahrheit ernstlich begehret. Ich kann mich nicht einverstanden erklären mit eurer Trägheit im Denken. Ich kann euch Menschen nicht dafür loben, dass ihr bedenkenlos glaubet, was euch gesagt wird, ohne selbst zuvor dazu Stellung genommen zu haben. Ich verurteile euch nicht, wenn ihr trotz bestem Willen etwas nicht annehmen zu können glaubt, auch wenn es die Wahrheit ist. Aber ich verurteile euch, wenn ihr annehmet, ohne nachzudenken, weil Geistesgut in euch zur Überzeugung werden soll, dies aber nur möglich ist, wenn ihr euch damit auseinandersetzt in Gedanken und, um nun recht zu denken, mich selbst um Unterstützung angeht. Wie freue ich mich einer solchen Bitte, die ich wahrlich erfülle, aber wie selten steigt eine solche Bitte zu mir empor. Und darum wird es euch auch unmöglich sein, lebendig glauben zu können. Es wird unmöglich sein, dass mein Geist in euch wirket, weil ihr ihm nicht das Recht gebet, sich zu äußern. Und darum werdet ihr auch niemals euch rühmen können, meiner auf Erden gegründeten Kirche anzugehören, deren Wahrzeichen das Wirken des Geistes im Menschen ist, der euch in alle Wahrheit leitet, der euch auch erkennen lässet, dass euer Leben ein Leerlauf ist, solange ihr nicht in der Liebe lebet und euch durch die Liebe mit mir verbindet. Amen.